Wie können wir, großmächtigster August, die unverfälschten Prima von unserer Ehrfurcht, Treu und Liebe, dir anders als mit größter Lust zu deinen Füßen liegen. Fließt nicht durch deiner Vaterhand auf unser Land des Himmels Gnaden Segen mit reichen Strömen zu? Und trifft nicht unsere Hoffnung ein, wir würden noch zu unserer Ruh in deiner Huld, in deinem Wind, des großen Vaters Bild und seine Taten lesen.